Lektion 20 A4a. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich über die Einladung zu Ihrer Fortbildungsveranstaltung, die Sie im Rahmen der interdisziplinären Gespräche des Klinikverbundes Eberbach-Altengrund veranstalten. Ich hatte bereits im letzten Jahr das Vergnügen, hier sprechen zu dürfen und habe die anschließende Diskussion als sehr engagiert und von Fachwissen getragen in Erinnerung behalten. Auch in diesem Jahr besteht im Anschluss an meinen Vortrag die Möglichkeit zur Diskussion. Ich hoffe, dass Sie auch dieses Mal von der Möglichkeit Gebrauch machen werden, Fragen zu stellen bzw. Ihre Erfahrungen einzubringen. Nun, das Thema meines Vortrages lautet »Die Grundprinzipien motivierender Gesprächsführung«. Lassen Sie mich zunächst kurz diese 5 Grundprinzipien erläutern, ehe ich Ihnen Fälle aus meiner Praxis schildere. Dieses Gesprächsführungskonzept wurde von den amerikanischen Psychologen Miller und Rolnick entwickelt. Es finden sich dort viele Strategien und Prinzipien wieder, die auch für die allgemeinmedizinische und psychotherapeutische Gesprächsführung sinnvoll sind. Die beiden amerikanischen Mediziner haben es aber speziell für den Umgang mit Suchtkranken weiterentwickelt. Die motivierende Gesprächsführung baut auf 5 Grundprinzipien auf. Prinzip Nummer 1. Empathie ausdrücken. Und hier ist mit Empathie keineswegs gemeint, dass wir als Behandler und Therapeuten in der Erlebnis- und Gefühlswelt des Patienten unkritisch mitschwimmen. Also die Ängste oder Wutgefühle spiegeln aller: Oh ja, das tut mir so leid. Ich könnte das auch nicht. Empathie unter professionellem Gesichtspunkt verlangt vielmehr sowohl Distanz, aber auch Respekt vor der Würde des Patienten. Hier gilt die Devise: Mitfühlen ja, mitleiden nein. Besser: Ich verstehe, wenn Sie jetzt bedrückt sind. Das zweite Prinzip beruht darauf, Diskrepanzen zu entwickeln. Dahinter verbirgt sich im Gesprächsverlauf der Ansatz, die Suchtpatienten für Dissonanzen und Widersprüche in ihrem Lebenskonzept zu sensibilisieren. Was erwarten Sie von Ihrem Leben und wie wirkt sich die Suchtproblematik auf diese Erwartungen aus? Wie groß ist die Spanne zwischen Wunsch und Wirklichkeit? Denn es ist längst nicht immer so, dass die Patienten, mit denen Sie dann wegen eines Suchtproblems sprechen werden, wegen genau dieses Problems Ihre Praxis aufsuchen. Oft bieten erst diagnostische Befunde wegen somatischer Beschwerden den Anlass, dass ein Suchtproblem in den Fokus rückt. So finden sich beispielsweise erhöhte Leberwerte im Blutbild, zum Beispiel in Vorbereitung auf einen kleineren operativen Eingriff, aber der Patient nimmt keinerlei lebertoxische Medikamente ein. Hier kann es notwendig werden, zu thematisieren, wie es zu derartig hohen Werten kommen konnte. Das dritte Prinzip der motivierenden Gesprächsführung heißt: Beweisführungen vermeiden. Es geht darum, das Gespräch nicht wie ein juristisches Zwiegespräch aufzubauen. Also dem Suchtkranken anhand von Befunden, Einschätzungen und Vorwürfen beweisen zu wollen, dass er oder sie ein Problem hat. Derartige Konfrontationen erzeugen nur Widerstand. Und dies ist einer vertrauensvollen Gesprächsgrundlage sicher nicht dienlich. Zu frühe diagnostische Einordnung und therapeutische Maßnahmen verhindern sogar, dass sich der Kranke verstanden fühlt. Vermeiden Sie also die Beweisführung und insistieren Sie nicht darauf, dass ein Suchtproblem besteht. Um eine Veränderungsabsicht beim Patienten hervorzurufen, ist es nicht notwendig, dass derjenige sich selbst als alkoholabhängig bezeichnet. Das haben mittlerweile einige Studien bewiesen. Den Widerstand aufnehmen. So benennen Miller und Rolnick das vierte Prinzip und bemühen hier ein Grundprinzip der asiatischen Kampfsportarten. Man nimmt die Kraft des Gegners auf und lenkt sie in eine andere Richtung. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, wie man Widerstand aufnehmen und in eine konstruktive Richtung lenken kann, die dem Patienten noch genügend Raum lässt und die den Kontakt nicht abbrechen lässt. Patient? Okay. Vielleicht habe ich ein paar Probleme mit dem Alkohol, aber ich bin kein Alkoholiker. Therapeut? Sie haben kein Problem damit zu sehen, dass Ihnen Ihr Trinkverhalten nicht gut tut, Aber Sie wollen nicht mit einem Etikett versehen werden, verstehe ich Sie da richtig? Patient: Genau. Kommen wir nun zum fünften Prinzip der motivierenden Gesprächsführung, das Vertrauen des Patienten in seine Fähigkeiten zu stärken, bestimmte Probleme oder Aufgaben selbst zu lösen. Ins Deutsche übersetzt heißt das bei Miller und Rolnick: Selbstwirksamkeit fördern. Mir scheint dies das wichtigste Prinzip zu sein, wenn ich auch denke, dass die vier anderen ihre Anwendung finden müssen. Wenn ein Mensch jedoch kein Vertrauen in sich selbst setzt, sich nicht vorstellen kann, bestimmte Verhaltensweisen ändern zu können, so erscheinen mir alle Bemühungen, eine Suchtproblematik konstruktiv in den Griff zu bekommen, als relativ aussichtslos. Das bedeutet, dass wir in unseren Therapiegesprächen den Glauben der Patienten an sich selbst und ihr Selbstvertrauen stärken müssen. Wie das konkret aussieht, möchte ich nun an folgenden